erinnert mich nicht auf dem Meter. Ich habe wieder diese dreckige Hure vergewaltigt. Irgendein anderes Weibstück. Der Herr gab mir diese Frau in die Hand und befahl mir, sie zu züchtigen. Ich tue nur, was mir aufgetragen wird zu tun. Er hat ihn befohlen, sie totzuschlagen. Zustand der Gnade. Dieses Weibstück hat versucht, meinen Geist zu beschmutzen.